ob wir sie mit einer Stimme aus Deutschland, Kanada oder gar Finnland und den dazugehörigen Bildern verbinden, unsere Links, die in diesem Text im Blog stehen und den Namen der jeweiligen Kirche blau ausweisen und sie beim Anklicken dieses Namens zu dem Video des Gottesdienstes führen, sollen Ihnen die Suche nach einer 30- bis 50-minütigen Gottesdienstsendung abnehmen. Wir hoffen, dass dieser Service Sie als Auslandsdeutsche bereichern möge und freuen uns über Ihre E-Mails zu diesem Thema. Schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Ihre Susanne Nielsen und das Team der Deutschen Funksendung wünschen Ihnen guten Empfang. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen und heute ist es notwendig, dass wir eine Sendung wiederholen, die für Sie sicherlich sehr aktuell sein wird. Da geht es nämlich um Flut in Deutschland und es gab zwei sehr große Fluten in den letzten 20 Jahren und diese Überflutungen waren an der Elbe, beide Male in diesen Gebieten und zwar ging es da um die Schleifen, die sonst eigentlich einen Fluss nicht über die Ufer treten lassen, sondern die Ausweichmöglichkeit geben. Und in dem Falle der Elbe und auch jetzt in den anderen kleineren Flüssen um NRW und Rheinland-Pfalz herum, da geht es auch um diese Flussschleifen, die nicht mehr existieren. Der Fluss fließt sehr, sehr schnell. Je mehr Wasser aufnehmen muss, desto schneller. Und natürlich sind die Seitengebiete, die nun inzwischen die Schleifen bebaut worden sind, sehr, sehr betroffen von Überflutungen, von Zerstörungen. Und die Wasser, die dann in die Häuser eindringen, bringen auch diese zum Kollabieren, was eben auch sehr viel Menschenleben auf dem Gewissen dann hat, diese Häuserzusammenstürze. Und wir haben für Sie Berichte der Menschen aus dem Jahre 2002 und folgende, die in dem Elbgebiet gewohnt haben und ihre Häuser dort auch wieder aufgebaut haben, aber damals eben auch einiges sehr, sehr anschaulich geschildert haben. Und das habe ich Ihnen heute vorzulesen. Und diese Sendung ist, wie gesagt, den Opfern der Flut gewidmet. Und wir möchten auch denjenigen uns sehr, sehr danken, nämlich denjenigen der Polizei und anderer Helfer, die diese Gebiete dann auch wieder aufräumen und vor allem auch die vielen toten Bergen, die es bei diesem Unwetter gegeben hat, die bei diesen Überflutungen ums Leben kamen, durch Einsturz der Häuser unter ihnen zusammenbrachen oder auch eben in den Fluten ertranken. Am Mikrofon ist Susanne Nielsen und ich lese Ihnen jetzt aus einem Buch vor, das um das Jahr 2003 etwa entstanden ist und mir dann in die Hände gegeben wurde. Und ich erzähle Ihnen auch, was ich eigentlich in dieser Gegend um die Elbe gemacht habe, denn ich war 2002 dort und auch zu einem Gedenkgottesdienst der Stadt Wehlen an dem Elbufer, dann ein Jahr später im Jahre 2003. Und ganz interessant natürlich, damals war die Elbe sehr niedrig, da war sehr niedriges Wasser und da war man natürlich sehr, sehr erstaunt, wenn man an das Jahr davor denken musste, wie hoch die Wasser gewesen waren, dass man in Dresden sogar Gemälde unter die Decke des Zwinger geklebt hat, damit ja nichts passiert, diesen großen Kunstschätzen, damit man das Museum nicht unter Wasser hatte mit den Kunstschätzen. Also ist alles gerettet worden und jetzt in diesem Jahr 2021 sind sehr, sehr viele Dinge natürlich zerstört worden. Das passiert in solchen Unwettern, in solchen Riesenfluten und vielleicht kann man dann aus diesen Situationen lernen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich wünsche Ihnen viel Gedanken, viele Besinnung bei diesen Erzählungen und wenn Sie selber jemanden haben, den Sie verloren haben oder den Sie retten konnten, alles diese Dinge bringen natürlich viele, viele Gedanken, die Sie uns gerne, gerne mitteilen können. Schreiben Sie uns info@germanradioshow.com und wir freuen uns darüber, das zu lesen, was Sie in Gedanken zu unserer Sendung dann bewegt hat. hören Sie jetzt die Sendung, die ich jetzt aus dem Jahr 2013 wiederhole. Liebe Damen und Herren, ich grüße Sie jetzt zum Hauptteil unserer Sendung und ich möchte Ihnen vom Hochwasser, von den Stimmen zu dem Hochwasser 2002 berichten bzw. aus einem Buch vorlesen, das uns geschickt worden ist, und zwar von dem Verein Auftauchen Menschen helfen e.V. Und dies sind Gedanken und Erinnerungen an die Tage des August-Hochwassers 2002. Ich hatte die Freude, in dieses Gebiet vor dem Hochwasser zu reisen. Es war meine erste Reise in die östlichen Städte, und zwar Chemnitz, Leipzig und Dresden. Und bei Dresden wohnte eine junge Dame, die auch in Florida gewesen war, mit einem Gruppenaustausch über die Rotary Stiftung. Und dort war ich auch zu diesem gleichen Austausch, nämlich als Teil des amerikanischen Teams, das aus Florida, aus dem Distrikt 6950 in Westflorida nach Dresden reiste, beziehungsweise nach Chemnitz und Leipzig in den Distrikt 1880. Das ist der rotarische Distrikt, der sich von diesem Gebiet bis herunter nach Weiden und Regensburg zieht. Und diese Reise habe ich im Juni 2002 gemacht. Und wir haben, wie gesagt, dann das Hochwasser nicht miterlebt. Aber es war dann 2 Monate später im August. Und im Jahr darauf bin ich wieder in dieses Gebiet gereist und habe an einem Gottesdienst teilgenommen. Und man fragte, wo kommen die Menschen alle her, die zu diesem Gottesdienst kamen. Und ich konnte eigentlich fast sagen, dass ich am weitesten herkam. Und man wunderte sich sehr, worauf ich dann erklärte, dass wir dieses Gebiet in dem Jahr davor bereits bereist hatten und wie schön es ist und gewesen ist und natürlich auch wieder geworden ist. Denn ich habe die Jahre darauf Dresden wieder besucht und Dresden ist eine der herrlichsten Städte, Leipzig natürlich auch, aber Dresden ist wirklich zu dieser Perle, zu diesem Elbflorenz wieder geworden. Man hat es renoviert und man kann nur hoffen, dass die Schäden, die 2013 jetzt entstanden sind, auch wieder behoben werden können und dass man sich vielleicht besinnt, diese Elbschleifen wieder in Betrieb zu nehmen, wenn dort nicht Häuser gestanden haben. Diese Gebiete, die man trockengelegt hatte, hatte man ja alle dann bebaut. Und das sind natürlich die Häuser, die man am ehesten verliert. Was natürlich auch passiert war, dass die Ölpumpen bzw. die Heizungsspeicher für Ölheizung im Sommer 2002 aufgefüllt worden waren und dass leider durch dieses Hochwasser, das in den Häusern stieg, diese Tanks abbrachen und die Leitungen natürlich das Öl dann auf dem Wasser im Haus steigen ließen und dann in die Wände einsickerten, dieses Öl, und dass man wirklich diese Sache nicht mehr retten konnte und diese schönen jahrhundertealten Häuser abreißen musste. Und so haben sehr, sehr viele Häuser auch eben ihr Leben ein Jahr sogar nach der Flut verloren und die Menschen natürlich damit auch ihr Zuhause. Und man hat diese Häuser von den Versicherungen aus in ähnliche Gegenden bauen müssen, an der gleichen Stelle zum Teil wieder aufbauen müssen. Und das kann natürlich dieses Jahr auch wieder zum Verhängnis geführt haben, dass diese Häuser dann auch wieder abgerissen werden mussten, wenn die Öltanks wieder abgebrochen sein sollten. Ja, Flut. Wie wird Flut erlebt von Menschen? Fluten werden von Menschen erlebt, und zwar sehr unterschiedlich. Hier aus der Stadt Pirna, die, wie gesagt, unweit dieser Stadt Wehlen, die direkt an der Elbe ist. Und Elvira Sonntag in Pirna berichtet von dieser Flut. Und zwar nennt sie ihr Stück in diesem Buch. Übrigens, das Buch heißt "Und habe gedacht, die Welt stürzt ein" vom Verein Auftauchen Menschen helfen e.V. Arche Noah im August des Jahres 2002 von Elvira Sonntag in Pirna geschrieben. Ein Dreivierteljahr ist seit dem schrecklichen Hochwasser vergangen. Niemand hätte vorher so etwas für möglich gehalten. Die Augenblicke der Angst, der Verzweiflung, der Ungewissheit und des Chaos, danach wird keiner, der das direkt miterlebt hat, vergessen. Am Montag, den 12.08.2002, regnete es den ganzen Tag wie aus Gießkannen. Ich war mit dem Auto unterwegs. Die Straßen sahen aus wie Wasserstraßen. An bergigen Stellen strömte das Wasser wie ein Bach, die Straßen, Wege und Abhänge hinab. Ich war wirklich froh, als ich wieder zu Hause war. Der Garten war pitschnass und zwei große, schöne Sommerfledersträuche waren entwurzelt. Unheimlich war das, denn so etwas haben wir noch nicht erlebt. Abends, es war so gegen 20 Uhr, fiel plötzlich der Strom aus. Alles ringsherum war dunkel. Und wie meist in solchen Augenblicken ging ausgerechnet jetzt unsere Taschenlampe nicht. Mein Mann wollte schnell zur Tankstelle fahren, um Batterien zu kaufen. Kurze Zeit darauf kam er wieder zurück und nahm mich sofort mit. Komm, sagte er, das musst du einfach sehen. Du würdest es sonst nicht glauben. Also sind wir mit dem Auto wieder losgefahren. Weit kamen wir jedoch nicht. Vor dem Elbparkplatz sah ich, und ich traute meinen Augen kaum, einen riesigen Sturzbach. Später erfuhren wir, dass es die Gotläuber war. Sie schoss die Donauische Straße hinunter mit einem Getöse und einer Lautstärke, dass man sein eigenes Wort nicht verstehen konnte. Menschen liefen aufgeregt hin und her. In diesem Moment erfasste mich ein furchtbarer Schauer. Was wäre geschehen, wenn ich meinem Sohn an diesem Tag erlaubt hätte, seinen Freund zu besuchen? Ich war so froh, ihm ausgeredet zu haben, sich bei diesem Wetter noch einmal vor die Tür zu begeben. Wir waren getrennt worden. Am anderen Morgen, es war gegen 5 Uhr, standen wir auf. Mein Mann lief erst einmal die Straße vor, um zu sehen, ob die Situation sich wieder entspannt hatte. Doch das Wasser stand inzwischen an der Straßengabelung. Nähe am Plan, schon auf der Straße. Wir waren regelrecht abgeschnitten, konnten mit dem Auto nicht mehr heraus. Zu diesem Zeitpunkt dachten wir noch, dass dies die Auswirkungen vom Vorabend sind und dass sich das Wasser bald wieder zurückziehen wird. Also haben wir erst einmal gefrühstückt, allerdings ohne heißen Kaffee, denn es gab noch immer keinen Strom. Unruhig waren wir trotzdem, denn es änderte sich in der nächsten Stunde nichts, was auf eine Entspannung hin hätte deuten können. Im Gegenteil, die Hoffnung, dass das Wasser wieder sinkt, schwand mit jeder Stunde. Gegen 7 Uhr stand das Wasser an unserer Grundstücksgrenze am Bahndamm. Nun versuchten wir alles Wichtige an technischen Geräten, Papieren und dergleichen aus dem Erdgeschoss in die erste Etage zu bringen. Stube und Küche und das Arbeitszimmer meines Mannes befanden sich unten. Wie sich später zeigte, war alle Mühe umsonst. Das Wasser stieg immer weiter. Es drang nun ins Grundstück ein. Langsam mussten wir uns auch Gedanken um unsere Tiere machen, eine sichere Unterkunft für unsere 5 Hasen und 9 Hühner finden. Das war gar nicht so einfach. Unsere Jüngste war auch total aufgeregt und wollte immer dabei sein und mithelfen. Das ging jedoch nicht, denn es regnete noch immer immer noch so stark und wir wollten nicht, dass sie nass wird. Außerdem war Eile geboten. Plötzlich fiel uns ein, wir könnten unseren Mini-Zoo in der ersten Etage des Seitengebäudes unterbringen. Dort waren wir sowieso noch mit dem Ausbau beschäftigt, Futter und Wasser darzustellen. Das müsste gehen. Gedacht und getan, wir holten unsere Tiere und brachten sie in 2 der 4 Zimmer unter. Hasen und Hühner waren unserer Ansicht nach erst einmal gut aufgehoben. Wir ließen alle Tiere freilaufen, Hasen und Hühner zusammen. Es war nicht ungewohnt für sie, denn im Freigehege waren sie auch manchmal beieinander und es gab keine Probleme. In den 4 Räumen des Seitengebäudes lagerten auch Baumaterialien, Maschinen und Baumüll. Das wird erst einmal gehen, dachten wir uns. Was an diesem Tag noch passieren würde, ahnten zur Stunde natürlich keiner. Aber das sollte sich ändern. Im Zimmer unserer Tochter, das im 1. Stock liegt, waren noch 3 Wellensittiche. Die stellten wir auf das Fensterbrett. Der Käfig war gut 1 Meter hoch. Gut so. Danach gingen wir unserer vorigen Beschäftigung wieder nach. Räumen, räumen, räumen. Dies taten wir bis zum Nachmittag, nur geschafft haben wir nicht alles. Möbel wurden übereinander gestellt, das Büro ausgeräumt, Computer und Geräte aufs Bett im 1. Stock geschafft, die Akten wurden dort auf einen Tisch gepackt, alles, was uns wichtig schien. Bis auf den Standkopierer, der war zu schwer. Gegen 9 Uhr drang das Wasser dann ins Haus ein. Unsere 3-Jährige konnten wir gerade so beschäftigen. Unsere großen Kinder haben kräftig mit angepackt. Doch auf einmal stand Chrissy mit ihren kleinen Beinen und ihren Gummistiefeln doch im Wasser, allerdings gleich bis zu den Oberschenkeln. Umziehen, das nervte zusätzlich. Zwischendurch sprachen wir mit den Nachbarsleuten, aber auch sie waren voller Anspannung und wussten ebenfalls nichts Neues, hatten auch keine Informationen. Den ganzen Tag lang kreisten Hubschrauber wie Mücken über uns. Informationen, zum Beispiel über Lautsprecher, bekamen wir jedoch keine. Radio und Telefon und Fernsehen waren immer noch ausgefallen. Also wussten wir überhaupt nichts von dem, was um uns herum passierte. Nachmittag wurde mir dann ängstlich zumute. Es musste doch eine Möglichkeit geben, hier herauszukommen. Gegen 15 Uhr kletterte ich den rutschigen Hang zum Sonnenstein hinauf und versuchte einen Weg zu finden, der mit unseren drei Kindern darunter einer Dreijährigen und unserem Boxerhund zu bewältigen wäre. Es war schwierig, denn den Weg konnte man von uns aus erst in halber Höhe erreichen. Der Weg anfangs stand schon lange unter Wasser. Als ich zurückkam, packten wir alle einen Rucksack mit den notwendigsten Dingen zusammen und wollten los. Dann kam endlich die Feuerwehr und nahm uns und den Hund mit. Hätten sie die alten Ellos, die Feuerwerkfahrzeuge mit hochgezogenem Auspuff, nicht mehr verfügbar gehabt, wären sie gar nicht in der Lage gewesen, bis zu uns vorzudringen. Inzwischen war es etwa 17 Uhr und das Wasser stand uns schon bis zu den Oberschenkeln. Nacheinander trug mein Mann unsere kleine Tochter, unsere 11-jährige Tochter und unseren Hund ins Feuerwehrauto und los ging es ins Ungewisse. Wellensittiche, Hasen und Hühner ließen wir schweren Herzens zurück. Franziska, unsere 11-jährige Tochter, hing ganz besonders an den Tieren. Sie bekam fast jedes davon zahm, selbst die Hühner streichelte sie. Ein Huhn war ganz besonders an sie gewöhnt, obwohl wir die Hühner erst seit Mai dieses Jahres hatten. Die Feuerwehrleute fuhren uns zu einem Sammelpunkt auf dem Sonnenstein in die Sporthalle und sagten, übermorgen sind sie bestimmt wieder zu Hause. Als nach einigen Tagen der Wasserstand immer noch weiter stieg, hatten wir keine Hoffnung mehr, unsere Tiere lebend wiederzusehen. Wir liefen jeden Tag den Sonnensteinberg hinab, um zu sehen, wo die Wassergrenze war. Bis über die Fensterbretter der ersten Etage stand es, dort, wo unsere Tiere untergebracht waren. Jetzt mussten wir unsere Kinder darauf vorbereiten, dass die Tiere das Hochwasser wahrscheinlich nicht überstanden haben, denn Hühner und Hasen sind keine ausdauernden Schwimmer. Einmal fuhr zufällig ein Motorschlauchboot des THW, Technischen Hilfswerks, an unserem Haus vorbei. Wir riefen so laut wir konnten und sie kamen unserer Bitte auch nach, einmal hinters Haus zu fahren und nachzusehen, ob sich hinter den Fenstern noch etwas regt. Wir standen wie versteinert da, als sie sagten, ja, da regt sich etwas. Sie holten einen Mann ab und nahmen ihn mit zu unserem Haus, meinen Mann natürlich. Er musste allerdings noch ein Stück durch das Wasser laufen, um in das Boot zu gelangen. Durch das Fenster eingestiegen traute er seinen Augen kaum, als er sah, dass die Tiere auf den Spanplatten schwammen, die er zuvor gerade in den Raum verlegt, aber noch nicht befestigt hatte. Er konnte tatsächlich zwei Hasen im noch vorhandenen tragbaren Hasenkäfig mitnehmen und unsere Wellensittiche auch. Den anderen Tieren gab er noch etwas Futter aus dem Beutel, der ebenfalls auf den Platten schwamm. Der Faulheit meines Mannes haben wir es zu verdanken, dass sie überlebt haben. Er hatte die Platten zum Glück noch nicht angeschraubt und so schwammen sie im Raum. Nun mussten wir nur noch warten, dass das Wasser wieder zurückgeht und wir in das Haus können. Alle Tiere haben überlebt und wie durch ein Wunder waren die Spanplatten für die Tiere zu einer Art Arche Noah geworden. Uns allen, besonders aber den Kindern, ist ein riesiger Stein vom Herzen gefallen, als wir feststellten, dass wir doch nicht alles verloren hatten, was uns wichtig war und ist, nämlich unsere lieben Tiere. Unsere gesamte Einrichtung, Büro und alles, was wir uns angeschafft hatten, konnten wir nun noch auf den Müll werfen. Unser Haus war nicht mehr bewohnbar. Wir fanden eine Ausweichwohnung in Rathen. Im Hof unserer Ausweichwohnung durften wir den ganzen großen Hasenstall, der noch intakt war, aufstellen. 5 Hasen hatten wir also wieder zu Hause. Die Hühner kamen erst einmal bei einer netten Frau in Graupau unter und die anderen Hasen waren für kurze Zeit im Tierheim. Die Wellensittiche nahm die Oma. Aber damit sollte es noch nicht genug sein. Unseren Rammler, der erst im Frühjahr geboren wurde, haben wir 2 Zwerghäsinnen in eine Box zusammensperren müssen. Unbemerkt wurde er allerdings geschlechtsreif und hat eine Häsin gedeckt. Am 24. Oktober wurde ein kleines Hasenkind geboren. 4 Wochen später kam unser Sohn vom Füttern herein und sagte, ich glaube, mein Hase baut sich schon wieder ein Nest. Tage zuvor hatte wohl jemand vergessen, die Boxen zu verschließen. Nicht schon wieder, dachten wir, aber 4 kleine Hasen lagen im Nest. Einen Tag später lagen auch bei den großen Hasen Jungtiere im Nest, allerdings tot, denn es war inzwischen kalt geworden. Ein kleiner Hase lebte aber noch und nach einigen Tagen, an denen wir ihn mit der Flasche aufzuziehen versuchten, schoben wir ihn der Zwerghäsin unter. Die nahm das Waisenkind an und wir freuten uns, in dem ganzen Durcheinander auch noch einem kleinen Tierchen helfen zu können. Seit Ostern leben wir wieder in unserem Haus und mit all unseren Tieren. Die Hasen, die sich von uns nicht geplant vermehrt haben, die Hühner und die Wellensittiche. Soweit der Bericht der Dame aus Pirna, das ist Elvira Sonntag. Und hier noch ein weiterer Bericht aus dem Buch Auftauchen, Menschen helfen e.V. über das Hochwasser im August 2002, was wir, wie gesagt, noch einmal hervorholen, weil im Juni 2013 ebenfalls wieder ein großes Hochwasser in der gleichen Gegend in Ostdeutschland, aber auch in Süddeutschland dann die Menschen heimgesucht hat. Meine Erlebnisse beim Hochwasser, schreibt Doreen Kretschmer, 14 Jahre alt, auch aus Pirna. Schon am Montag, den 12.08.2002, regnete es, als wir meiner Omi zum Geburtstag gratulierten. Später holte ich zusammen mit meiner Mutti meine größere Schwester da Anja von der Schule ab, da sie sonst fast eine Stunde im Regen auf dem Bus warten müsste. Auf dem Nachhauseweg bekam ich Angst. Ob in Rottwerndorf oder auch in Kotter, überall waren die Straßen überschwemmt und schon für den Autoverkehr gesperrt. Wie Fontänen kam das Wasser aus den Schleusen, die Straßen verwandelten sich in Bäche. Was nun? In Kriezschwitz wurde die Straße am Montagmorgen wegen Bauarbeiten gesperrt, also blieb nur noch der Weg über Langhennersdorf. Wir fuhren zwar auch dort durch das Wasser, aber es klappte. An der Seite begleitete uns die sonst so friedliche und saubere Gottläuber, ein reißender, tobender und brauner Baumstämme mit sich tragender Strom. Bei dem Gedanken, noch über die Brücke fahren zu müssen, bekam ich Angst. Dann endlich hatten wir es geschafft. Nach immerhin 1,5 Stunden, sonst beträgt mein Nachhauseweg höchstens 15 Minuten, waren wir zu Hause. Es regnete weiter. In der Ferne hörten wir Sirenen im Dorf. Und am nächsten Tag, wieder in der Schule fit zu sein, ging ich früh zu Bett. Am Morgen um 4.30 Uhr wurde ich von meiner Mutti geweckt. Draußen hörte ich eine Lautsprecherstimme. »Verlassen Sie so schnell wie möglich die Häuser.« »Was ist denn nun los?« Auf die Schnelle fiel mir nicht ein, was ich anziehen sollte. Ich erfuhr, dass wir alle evakuiert werden sollen, da die Gottläuber noch 2 Meter steigen wird. Das war eine Aufregung. Was wird mit Muggi, unserem Zwergkaninchen? Es sah mich fragend an, als ob es alles verstehen würde. Nach Absprache mit der Feuerwehr mussten wir unser Haus verlassen, durften aber in der Nähe bleiben. Gemeinsam mit unseren Nachbarn und deren 2 Hunden versuchten wir, es uns in einem früheren Schafstall gemütlich zu machen. So konnten wir ab und zu nach dem Wasserstand der Gottläuber schauen und natürlich auch nach unseren Häschen. Trotzdem blieb die Angst. Würde das Wasser auch unser Haus überschwemmen? Wie groß wird der Schaden im Garten sein? Und wird unser Hang unterm Haus rutschen? Den ganzen Tag regnete es weiter. Ständig hörten wir die Sirenen, mal lauter, mal leiser. Am Nachmittag gingen wir gemeinsam auf die Brücke, um nach dem Wasser zu sehen. Die Gottläuber war zwar immer noch in ihrem Flussbett, aber kurz davor, da überzutreten. Mir war richtig mulmig. Am Abend, nachdem das Wasser dann endlich etwas zurückgegangen war, gingen wir wieder in unser Haus. Jeder fragte sich, was die Nacht bringen wird. Die Sirenen hörte man immer wieder. Mein Vati überlegte schon, mit unserem Nachbarn im Wechsel Wache zu halten. Aber wir hatten Glück. Noch einmal mussten wir nicht evakuiert werden. So etwas möchte ich nie wieder erleben. Wir waren alle froh, als die Gefahr vorbei war. Als ich das nächste Mal nach Pirna kam, war ich erschrocken, was das Wasser für Schäden hinterlassen hatte. Nie hätte ich geglaubt, dass das Wasser so eine Kraft hat. Bis jetzt kannte ich nur das aus Büchern und Erzählungen. Ich staunte über die Hilfsbereitschaft der Menschen und den Mut vieler, noch einmal von vorne anzufangen. Selbst half ich meinen Großeltern beim Aufräumen, denn das Wasser hat bei ihnen den ganzen Keller überflutet. In Dresden war damals eine ganz große Schwierigkeit im Museum, im schönen Zwinger. Die Gemälde, die im Keller lagerten, die konnte man nicht aus dem Keller herausbringen. Und die wurden dann an der Decke festgemacht. Also man hat versucht, sie zu retten. Und ich glaube, man hat es damals auch geschafft. Es sind viele Geschichten aus Pirna. Es sind auch Gedichte, die zum Beispiel von Anja Kretschmer in Pirna geschrieben worden ist. Hier ist zum Beispiel diese kleine Geschichte. Es war so vieles nicht geplant. Oft stand ich nur vor einer dicken Wand. Oft wusste ich nicht, was ist zu tun. Oft kam ich mir vor wie ein dummes Huhn. Oft stand ich einfach nur da, sah vieles nicht mehr klar. Oft traute ich mich, vieles nicht zu sagen. Oft traute ich mich nicht, mich zu beklagen. Oft wünschte ich mir, woanders zu sein, denn viel zu oft war ich allein. Doch nun helfen mir völlig Fremde über den Verlust hinweg. Sie geben mir wieder Halt. Mein Leben hat wieder einen Zweck. Als das Wasser kam, war mir sehr wohl bang. Jetzt sehe ich hier und da eine helfende Hand. Sie opfern viel für die, die nichts mehr haben. Es sind schon übervolle Lastwagen. Oft ohne euch hätte ich das nie geschafft. Ich wäre viel zu schnell erschlafft. Ich hätte einfach aufgegeben. Jetzt habe ich einen neuen Grund zum Leben. Dafür und für mehr, da danke ich euch. Dass es so war, werde ich nie vergessen. Ich danke euch für Kleidung, Geld und Essen. Danke vielte tausendmal. Hoffentlich geschieht's nicht noch einmal. Tja, Anja Kretschmer, die 2002 oder 3 16 Jahre alt war, wird jetzt Mitte 20 sein und hat vielleicht Pirna verlassen, aber vielleicht auch nicht und hat es dann wahrscheinlich wieder gesehen. Und so werden diese Geschichten wieder wahr, beziehungsweise werden diese Geschichten natürlich auch wieder zum Schrecken und kommen wieder in Erinnerung. Noch eine zum Schluss, die heißt Fluthochzeit. Von Andreas Günzel aus Struppen. Während des Katastropheneinsatzes auf dem Sonnenstein kam ein junges Paar zu mir, beide Helfer bei den Johannitern, und erzählten, dass sie eigentlich an diesem Wochenende heiraten wollen. In Wesenstein. Nun gab es Wesenstein nicht mehr, so wie wir es alle kannten, aber die zwei hatten ihre Ringe dabei und zeigten sie mir. Das Datum war schon eingraviert, jetzt fiel die Hochzeit buchstäblich ins Wasser. Was nun? Nach einer Weile kamen Freunde der beiden zu mir und sagten, Herr Pfarrer, wir müssen was machen. Das ist ihr Hochzeitstag. Die wollen wirklich getraut werden. Von Ihnen. Jetzt und hier. Es war eine Stunde vor Mitternacht. Das Datum war drin in den Ringen und es sollte stimmen. Mir war klar, eine richtige Hochzeit, eine richtige Trauung konnte ich nicht machen. Alle Unterlagen fehlten. Aber es war Katastrophe und bei Katastrophen ist nichts normal. Also wurde rasch vorbereitet. Die Freunde trugen einen Altar heran. Provisorisch wurde ein Biertisch aufgestellt und Kerzen angezündet. Die beiden wurden entführt mit dem Toniwagen. Ein Riesenspalier wurde gebildet und Hunderte von Helfern vom Sonnenstein stellten sich bereit. Braut und Bräutigam wurden herangefahren mit Blaulicht und ich als Pfarrer stand da in meiner Seelsorger- bzw. Notfalls-Seelsorger-Weste. Das Paar stieg aus, ein kleines Sträußchen hatte sich als Brautstrauß gefunden und ich hatte die Ringe in der Hand. Ich weiß nicht genau, was ich erzählt habe, aber ich sah, dass viele der Umstehenden Tränen in den Augen hatten. Ich selbst musste meinen eigenen Tränen zurückhalten und ich glaube, für die beiden war es eine Hochzeit, die sie nie vergessen werden, auch wenn sie die eigentliche erst später nachholen konnten. Zumindest stimmte für sie das Datum in ihren Ring und das war entscheidend. Eine Hochzeit, eine Trauung in der Viertelstunde vor Mitternacht, mitten in der Katastrophe. Es war ein Zeichen, dass es auch dort weitergeht. In Deutschland ist eine Hochzeit nur gültig, wenn sie am Standesamt auch urkundlich belegt ist. Insofern ist sie in diesem Falle eine kirchliche vor Gott.